Zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il berichteten ausländische Zeitungen über sein edles revolutionäres Leben und seine unvergänglichen Verdienste. Die ungarische Zeitung Sobotschak brachte mit den Fotos von Kim Jong-il und Kim Jong-un einen Beitrag über sie. Die äthiopische Zeitung Reporter und die ugandische Sunrise veröffentlichten mit dem Sonnenporträt von Kim Jong-il und die nepalesische Zeitschrift Nol Bihan mit einem Foto von Kim Jong-il die Sonderbeiträge unter den Titeln Der Februar und Kim Jong-il in Korea, Der herausragende Führer Kim Jong-il und Kim Jong-il und Februar. Die bangladeschische Zeitung Daily Industry und die nigerianische Statesman schrieben die großen Verdienste von Kim Jong-il um die sozialistische Sache und um die Erfüllung der Sache der Souveränität der Menschheit.